sind gekommen, um zu bleiben. Du hast uns den Kopf verdreht. Wir werden niemals von dir weichen, selbst wenn der Letzte von uns geht. Du mittendrin hier, eingekesselt wie die letzte Kompanie. Wir werden dich nicht verraten, denn ohne dich wären wir nicht hier. Und während sie auf ihren Dächern liegen, sammeln sich auf ihrem verbrannten Pelz die Fliegen. Der einzige Ruhm ist verflogener Glanz, die Waffen niedergelegt im Wohlstandstanz. Doch wir sind gekommen, um zu bleiben. Du hast uns den Kopf verdreht. Wir werden niemals von dir weichen, selbst wenn der Letzte von uns geht. Trittst ihnen entgegen, zerreißt ihre Fesseln. Niemand soll sagen, du hast es nicht versucht. Du bist ein eigener Herr bei dem, was du tust. Karren, schiebst du dein Hab und Gut vor dir in einem alten Wagen. Du bist verwegen einer von meinem Schlag, fallen gelassen bis zum heutigen Tag. Du mittendrin hier, eingekesselt wie die letzte Kompanie. Wir werden dich nicht vergessen, denn ohne dich wären wir. Ihrem Fahrbrandplatz die Fliegen. Der einzige Ruhm ist verflogener Glanz, die Waffen niedergelegt im Wohlstandstand. Doch wir sind gekommen, um zu bleiben, denn du hast uns den Kopf verdreht. Wir werden niemals von dir weichen, selbst wenn der Letzte von uns geht. Uns den Kopf verdreht. Wir werden niemals von dir weichen, selbst wenn der Letzte von uns geht. Um zu bleiben.